Hopp fragt sich nun, wie bleiben die Milliarden Zellen unseres Körpers so miteinander in Verbindung, dass sie harmonisch und kohärent zusammenwirken können? Im Falle einer Infektion beispielsweise springt augenblicklich das gesamte Immunsystem im ganzen Körper an. Wie können die Zellen so schnell miteinander kommunizieren, wenn, wie Popp berechnet hat, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Botschaften entlang der Nervenbahnen viel zu gering für dieses schnelle Ansprechen des Immunsystems ist? Popp vermutet in dem Licht, das sich durch die Zellen ausbreitet, das Medium, das die Kohärenz aller Zellen wahrt. Das Licht, sagt er, könnte sogar das Trägermedium des Bewusstseins, des Gewahrseins, wie wir eher sagen würden, im Körper sein. Also hier ist, wie du siehst, etwas ganz Faszinierendes im Gange, das uns sehr direkt angeht. Es besagt ja, dass unser Körpergeist umso gesünder ist, je mehr Kohärenz er besitzt. Das überrascht uns zwar nicht, aber es ist doch interessant, wenn es denn auch wissenschaftlich demonstriert wird. All das läuft nun darauf hinaus, dass die Lebendigkeit eines Holons nicht von seinen Einzelteilen abhängt, sondern von dem Muster, das sie bilden, von der Selbstorganisation des Holons. Und diese Musterbildung oder dynamische Ordnung entscheidet nicht nur, ob ein Holon lebendig oder tot ist, sondern erlaubt auch Aussagen über die Qualität und Intensität dieser Lebendigkeit. Damit gewinnen wir völlig neue Gesichtspunkte für die Betrachtung des Lebendigen. Der Geophysiker James Lovelock beispielsweise sagt schon seit 20 Jahren, dass die Biosphäre unserer Erde sich in vielerlei Hinsicht wie ein Organismus verhält. Diese Aussage ist als Gaia-Hypothese bekannt geworden, benannt nach der griechischen Erdgöttin Gaia. Sie besagt, wie Lovelock schreibt, dass man die Gesamtheit des Lebendigen auf der Erde, von den Walen bis zu den Viren, von den Eichen bis zu den Algen, als eine einzige lebendige Ganzheit bezeichnen könnte, die nicht nur die Atmosphäre ihren Bedürfnissen gemäß zu manipulieren vermag, sondern über Fähigkeiten und Kräfte verfügt, welche die Fähigkeiten und Kräfte ihrer Bestandteile weit übersteigen. Jetzt haben wir also eine Vorstellung davon, was ein Holon zu einem im gewöhnlichen biologischen Sinne lebendigen Holon macht. Fragen wir also weiter, wodurch ein Holon zum Wahrnehmen und Denken befähigt wird. Nun, es liegt auf der Hand, dass ein denkendes Holon ein höheres Ordnungs- und Selbstorganisationsniveau haben muss als eine einfache Zelle. Das Selbstorganisationsvermögen kann sogar über die Grenze des Holons hinausreichen. Der große Biologe und Geistforscher Gregory Bateson hat zu dieser Thematik Denkansätze gefunden, die vor dem Hintergrund der konventionellen Wissenschaft etwas erfrischend Unverbrauchtes haben. Wenn wir das Denkgeschehen verstehen wollen, sagt er, ist es unsinnig, nur die Schaltkreise im Gehirn zu betrachten. Wir müssen vielmehr komplette Schaltkreise berücksichtigen, und dazu gehört auch das Außen. Heute Morgen habe ich mit der Axt Holz gespalten. Dabei muss das Denken meines Körpergeistes natürlich den gesamten Schaltkreis einbeziehen. Mein Gehirn, mein visuelles System, die Muskeln meiner Arme, die Axt, den Schlag ins Holz. Jeder neue Axthieb hat sich nach dem Resultat des vorigen zu richten. Wenn ich beim ersten Hieb nicht genau die Mitte treffe, kann ich das beim zweiten korrigieren. Es muss jedenfalls ein vollständiger Rückkopplungskreis sein. Wir können keine imaginäre Grenze um einen Teil dieses Kreises ziehen und dann sagen, darin sei das gesamte Denken. Wenn dabei zum Beispiel der Teil zwischen meinen Augen und dem Holzscheit durch einen Schirm ausgeblendet wird, treffe ich den Scheit entweder gar nicht oder so, dass ich mir mit der abgleitenden Axt das Bein sehr übel zurichte. Und das ist natürlich wichtig, denn es besagt ja, dass die Schleifen, an denen entlang sich mein Denken bewegt, nicht auf meinen Körpergeist beschränkt sind. Nach Bateson bilden meine Gedanken ein Netz von Bahnen, und dieses Netzwerk ist nicht beschränkt auf mein Bewusstsein und meine Haut. Es gehören noch sämtliche Bahnen meiner unbewussten mentalen Prozesse dazu, und in meinen Briefen über die Wahrnehmung haben wir gesehen, wie umfangreich diese sind. Dazu gehören auch die außerhalb verlaufenden Bahnabschnitte, auf denen die Information sich bewegt, die ich etwa brauche, um Holz zu hacken. In dieser Denkbahn darf der Teil zwischen Auge und Scheit ebenso wenig fehlen wie der zwischen Auge und Gehirn. Das mag dir alles klar und naheliegend erscheinen, aber es brauchte einen Mann von der Statur Batesons, um es zu sehen und uns zu zeigen. Trotzdem hat die Schulwissenschaft dieser Seite von Batesons Arbeit so wenig Beachtung geschenkt wie Whiteheads Gedanken über das Fühlen. Whitehead und Bateson ließen sich einfach nicht auf diesen Wahn ein, der die meisten Wissenschaftler in seinen Bann gezogen hat, den Wahn, dass es Geist nur im Gehirn gäbe.